ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wir hören 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Ich bin Jörg Albrecht und Nora Gomringer sitzt hier mit mir und hat uns das Stück mitgebracht, das wir jetzt gleich hören werden. Dieses Stück heißt Garou Garou von Helmut von Coubé und Marcel Aimé, realisiert für Radio 1954 beim BR produziert. Das Ganze basiert auf einer französischen Novelle, Der Mann, der durch die Wand gehen konnte. Ich habe es beim Hören einen großen Ulk gefunden, fand es sehr schön stimmig, denn wenn man es hört, hat man aufgrund der etwas antiquiert wirkenden Sprache so gleich das Bild von Montbijou-Bärtchen vor Augen und Menschen mit Baguettes in den Händen, die über Pariser Kreuzungen eilen und Bravo rufen. Also mit deutschen Ohren ein kleines Klischeefest. Aber was passiert? Ein braver Finanzbeamter bemerkt, dass er eine Superpower besitzt. Er kann nämlich durch Wände gehen. Das wird schön beschrieben, weil er es erst als gerade so pathologisch schwieriges Krankheitsphänomen empfindet, aber dann auch Lust daran entwickelt. Und er hört immer eine hübsche Musik dabei. Ja, das ist toll. Und was es auch in ihm macht, man hat so das Gefühl, es ist so ein Tingling, ein schönes Beben in ihm, ein Flirren. Und er wird so eine Art Gentleman-Einbrecher, der dann von der Pariser Gesellschaft, ne, aufgrund dieser subversiven Aktionen natürlich gefeiert wird und weil alles auch so schelmisch zugeht. Und es wird dann auch gesungen, das fand ich auch schön, das ist auch so, so der Operettenerfolg dieser Figur, so wie das genannt wird, wird dann auch, es wird so eine Art Singspiel dann. Ja, und Garou Garou ist ja auch, irgendwann hat man, wenn man es dann gehört hat, dieses selbst mit auf den Lippen und ich bin dann auch so ein bisschen garufiziert worden sozusagen, ich fand ist wirklich reizend, dann wird er so in seiner Superpower dann eigentlich auch ein bisschen eingeschränkt und das fatal, denn irgendwann verliebt er sich und in dieser Liebe passiert dann das, was so oft passieren kann, auch in der Liebe, quasi eine Untermauerung beziehungsweise eine Einmauerung der Tatsachen. Genau, nehmen wir so. Hast du es gern gehört? Fandst ich habe es gern gehört. Es hat mich natürlich auch an die Fantomas-Stoffe erinnert, Serienromane, die es ja waren, die dann später mal verfilmt wurden, aber im Grunde ist das ja auch ein Teil französischer Literatur, die hier ganz sicher eingegangen ist und so insgesamt die Produktion, finde ich, ist ja so ganz typisch 50er Jahre mäßig noch, dass das sehr ausagiert wird, aber eben ganz tolle SprecherInnen, also auch bekannte Schauspieler, Erik Ponto, Paul Hoffmann, Siegfried Lowitz, das sind ja alles Stimmen, die wir eigentlich auch aus dem Film kennen. Und auch diese Chansons von Trude Hesterberg zwischendurch. Ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz schön. Hab's wirklich sehr gern gehört. Und es ist eine schöne Liebesgeschichte auch. So eine Fabel eines Mannes, der erstmal so ganz abgehoben ist und gar nichts mit der Liebe, sondern nur mit den Zahlen zu tun hat und ein ganz ordentlicher Beamter sein will. Und dann passiert ihm sowas. Er kann auf einmal durch Wände gehen. Das ist ja auch ein schönes Phänomen. Ja, überhaupt, aber auch dieses Verlangen des Beamten, nicht nur auf der Ordnung zu beharren, sondern eigentlich mehr zu können, auch das fand ich mehr auch schön. Zu sein. Ja. Ich glaube, das ist in der Zeit, in der es produziert wurde, in Deutschland, also Mitte der 50er auch ganz gut reinpasst. Das ist vielleicht ja auch so diese ordnungsbeflissene deutsche Beamtenmentalität, die in der jungen BRD ja auch ganz, ganz prominent war. Ein bisschen lässt es einen auch schaudern, ne, weil wir dann wissen, viele der Beamten, die in Deutschland damals tätig waren, waren ja im Nationalsozialismus auch in prominenten Rollen. Also von daher passt es für mich ganz in die Zeit, erinnert auch stark an Spielfilme der Zeit. Und ich würde sagen, wir überlassen es jetzt den Ohren der Hörenden. Tun wir. Garou, Garou, Ton ab. Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou, Garou. Jean-Maurice Dutilleux, dessen Geschichte ich Ihnen nun erzählen werde, war keineswegs ein ungewöhnlicher Mensch. Ich kann Ihnen das gar nicht nachdrücklich genug versichern. Herr Dutilleux war Beamter dritter Klasse im Finanzministerium und zwar zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, bereits seit 31 Jahren. Diese Tatsache, das werden Sie mir zugeben, spricht nicht für Ungewöhnlichkeit. Im Dienst verkörperte Herr Dutilleux die Norm, und auch in seinem Privatleben hätten Sie keine Extravaganzen an ihm entdecken können. Es wäre Ihnen höchstens aufgefallen, dass er sich etwas umständlich ausdrückte, so als hätte er immer einen Schriftsatz zu verfassen, und dass er in dem ängstlichen Bestreben, sich korrekt zu kleiden, nur schwarz und weiß trug.